wajira kido kendo gima pondo wangerie. Omeni huwa piuja kamuga udia kula mutu kama mutu anaye kula kwenye hotel, lakini siwe hotel reja reja, iwe Hilton. Ochimbo wuri yar karem ari to turgi min chiegni ngia hia hia hia not bali karibu. Sibya ji bdo lom nenda tanju keo kogi go jaya abiju keo guluko wuri yar kamwana seri moja. Karemo.